ist ein sehr hartes Los, denn die Gefahren sind wirklich sehr groß. Jede Nacht tief im Wald ist es nass und so kalt. Wenn es ganz dunkel ist, kann man nicht sehen, wohin die Hasen und Wildschweine gehen. Ja, dann wird's ihm so dumm und er kehrt um. Morgen, der Himmel ist grau, bringt er nichts mit, ja, dann schimpft seine Frau. Doch da fällt ihm was ein und er geht noch nicht heim. Im nächsten Laden kauft er Hirsch Ragout und eine Flasche Burgunder dazu. Dann gibt's Frieden im Haus, ein großer Schmaus. Der Wind schützt Eberhard, trägt einen falschen Bart. Sein Gesicht ist voll Ruß, weil er sich tarnen muss. Dem Wind schützt Eberhard, bleibt leider nichts erspart. Er ist stets auf der Flucht, weil der Förster ihn sucht. Des Morgen, der Himmel ist grau, bringt er nichts mit, ja, dann schimpft seine Frau. Doch da fällt ihm was ein und er geht noch nicht heim. Im nächsten Laden kauft er Hirsch Ragout und eine Flasche Burgunder dazu. Dann gibt's Frieden im Haus beim großen Schmaus. Der Wind schützt Eberhard, trägt einen falschen Bart. Sein Gesicht ist voll Ruß, weil er sich tarnen muss. Dem Wind schützt Eberhard, bleibt leider nichts erspart. Er ist stets auf der Flucht, weil der Förster ihn sucht.